بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم الله صلى الله عليه وسلم الله زيقن هايل ومهات سشكاية زينا بخفيت محمد صلى الله عليه وسلم. Wir sind angekommen, liebe Geschwister, bei der sechsten Frage, und sie lautet: Welche sind die Grundsätze der Ahl-Sunnah wal-Jama'a in Bezug auf Glaubensinhalte und andere religiöse Angelegenheiten? Der Gelehrte rahimahullah ta'ala antwortete und erwähnte in seiner Antwort, kann man sagen, vier wesentliche Kennzeichen, die wir uns merken wollen. Denn daran erkennen wir eine Person, ob sie zu Ahl-Sunnah gehört oder ob eine Person nicht zu Ahl-Sunnah wal-Jama'a gehört. Das erste Kennzeichen, das er sagte, ist, dass die Ahl-Sunnah wal-Jama'a, die Anhänger der Ahl-Sunnah wal-Jama'a, sich in Bezug auf Glaubensinhalte und andere religiöse Angelegenheiten vollständig am Buch Allahs und an der Sunna seines Gesandten sallallahu alaihi wasallam orientieren und ebenso dem Weg der rechtgeleiteten, besonnenen Kalifen folgen, die daran festhalten. Das heißt also, aus diesem Kennzeichen erkennen wir, liebe Geschwister, dass derjenige Sunnit ist derjenige, der das, was Allah und sein Gesandter sallallahu alaihi wasallam gesagt haben, auf beste Art und Weise versucht umzusetzen. Und der Beweis dafür, dass es nicht um eine bloße Wunschvorstellung geht und dass das die bloße Bezeichnung nicht ausreicht, damit du einer Glaubensgemeinschaft anhängst, ist die Aussage Allah subhanahu wa ta'ala: قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبَكُمُ اللَّهُ. Sag, wenn ihr Allah liebt, dann folgt mir, so liebt euch Allah. Der einzige Weg also, um die Liebe Allah subhanahu wa ta'ala zu erlangen, ist, dass man den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam nachmacht, sowohl in seinen Worten als auch in seinen Taten, auch in seinem Verhalten sallallahu alaihi wasallam. Das ist in Surat Al-Imran, Surah 3, Vers 31. Auch wies, das ist das erste Kennzeichen. Das zweite Kennzeichen, dass sie den Koran al-Karim niemals unabhängig von der Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam betrachten. Das heißt, das eine geht nicht ohne dem anderen. Kein Koran ohne Sunna und keine Sunna ohne Koran. Jetzt könnte jemand sagen, wie kann das sein? Das eine sind doch die Worte Allahs und das andere sind die Worte eines Menschen. Wir sagen, das eine sind wirklich die Worte Allahs, aber das andere sind zwar Worte eines Menschen, aber sie sind eingegeben von Allah subhanahu wa ta'ala. Und der Islam ist nicht vorstellbar ohne das Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Und deswegen versuchen auch viele Feinde des Islam gerade die Vertrauenswürdigkeit der Sunna in Frage zu stellen und das Vertrauen der Muslime in die Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam zu brechen. Warum? Weil viele Muslime leider sich mit der Sunna auch nicht auskennen und man über sie vieles erzählen kann und die Leute wissen gar nicht, wie sie das überprüfen können. Allah subhanahu wa ta'ala im Koran al-Karim hat an zahlreichen Stellen darauf hingewiesen, dass wir nicht nur ihm gehorchen müssen, sondern auch seinem Propheten sallallahu alaihi wasallam. Sogar ist die Gehorsamkeit dem Allah gegenüber gar nicht möglich ohne der Gehorsamkeit dem Propheten sallallahu alaihi wasallam gegenüber. Das eine ist fest mit dem anderen verankert und verknüpft. Wer Allah gehorcht, gehorcht seinem Propheten sallallahu alaihi wasallam, und wer seinem Propheten sallallahu alaihi wasallam gehorcht, er gehorcht Allah azza wa jall. Und das gleiche kannst du über die Ungehorsamkeit sagen. Und der Beweis dafür ist in Surat An-Nisa, in der 80. Sura. Allah sagte subhanahu wa ta'ala: مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهِ. Wer dem Gesandten gehorcht, der gehorcht Allah. وَمَنْ تَوَلَّ فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا. Und wer sich abkehrt, so haben wir dich nicht als Hüter über sie entsandt. Das heißt, deine Aufgabe, o Gesandter, ist es, die Botschaft zu verkünden. Wer sie annimmt, nimmt sie an. und wer sie ablehnt, lehnt sie ab. Und in heutiger Zeit ist eine Gemeinschaft aufgetreten, von der der Prophet sallallahu alaihi wasallam gesprochen hat. Und er hatte sich angekündigt, Leute, die sagen, ich halte mich an den Koran al-Karim und das war's. Und ich halte mich nicht an die Sunna, denn die Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam, darüber habe ich Zweifel und deswegen lehne ich sie ab. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns davor bewahren. Eine Person, die so etwas sagt, leugnet den Koran al-Karim. Warum? Weil das würde bedeuten, dass die Aufforderung Allah subhanahu wa ta'ala, seinem Gesandten zu gehorchen, jetzt gar nicht mehr möglich ist und dass die Ayah sozusagen wertlos geworden ist. Möge Allah uns davor bewahren. Deswegen sagen die Gelehrten, die Bewahrung des Koran al-Karim beinhaltet automatisch auch die Bewahrung des Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam. Denn wie willst du denn Allah gehorchen, wenn du gar nicht weißt, wie du genau beten sollst, wenn du gar nicht weißt, wie du Hajj machen sollst? Es ist unmöglich. Deswegen muss es sein, dass die Sunna ebenfalls bewahrt worden ist und sie ist auch tatsächlich in der Realität bewahrt worden. Ebenso sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam, ebenso sagte Allah subhanahu wa ta'ala im Quran al-Karim, zwar in einem anderen Zusammenhang, es geht um die Verteilung der Kriegsbeute, aber trotzdem ist diese Ayah ein Argument dafür, dass man seinem Gesandten sallallahu alaihi wasallam zu gehorchen hat. Allah sagte, وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. Schaut euch an, wie Allah subhanahu wa ta'ala diese Ayah, liebe Geschwister, betont hat. Er sagte subhanahu wa ta'ala, was der Gesandte euch gibt, das nehmt. Was er euch untersagt, dessen enthaltet euch und fürchtet Allah. Wattaqullah. Inna Allah shadidun iqab. Wahrlich, Allah ist streng im Strafen. Als würde er dir sagen, wenn du nicht das akzeptierst, was der Prophet gesagt hat, sallallahu alaihi wasallam, und auch nicht das unterlasst, was er dir untersagt hast, dann bist du kein Gottesfürchtiger, vielmehr bist du der strengen Strafe Allah subhanahu wa ta'ala ausgesetzt, und Allah uns davor bewahren. Der Gesandte sallallahu alaihi wasallam hat darauf hingewiesen, das waren zwei Ayat aus dem Koran, und wollen auch einen Hadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam diesbezüglich hören, und zwar sagte er alaihi salatu wassalam, inna asdaqal hadith kitabullah, die wahrhaftigsten Worte sind das Buch Allahs, wa ahsanal hadyi hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, die beste Rechtleitung ist die Rechtleitung von Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa sharrul umuri muhdathatuha, die schlimmsten Angelegenheiten sind die Neuerungen, wa kullu muhdathatin bid'ah, jede Neuerung ist eine Erfindung. وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ, und jede Erfindung ist ein Irrweg. وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ, und jeder Irrtum führt ins Feuer. Wortwörtlich heißt, jeder Irrtum ist im Feuer, aber gemeint ist, jeder Irrtum führt zum Feuer. Möge Allah subhanahu wa ta'ala und euch davor bewahren. Also haben wir deutliche Beweise, und es gibt natürlich noch viel mehr, aus dem Koran und auch aus der Sunna, dass ein Kennzeichen der Glaubensgemeinschaft, die sich auf der Wahrheit befindet, ist, dass sie nicht nur sich an Koran und Sunna festhalten, nein, dass sie glauben, dass das eine vom anderen nicht trennbar ist. Machen wir ein praktisches Beispiel. Jemand kommt zu dir und sagt zu dir, im Koran al-Karim steht aber nicht das und das und das drin. Im Koran al-Karim steht aber nicht die und die Angelegenheit drin. Wieso glaubt ihr als Muslime trotzdem daran? Einfaches Beispiel, im Koran al-Karim steht nicht wortwörtlich zum Beispiel die Beschneidung drin, al-Farabisch al-Khitan. Könnte jemand sagen, also dann ist es ja keine Pflicht im Islam. Wir sagen, doch, trotzdem ist es Teil unserer Religion, denn nur weil es im Koran al-Karim nicht vorkommt, heißt es nicht, dass es für uns nicht verbindlich ist. Vielmehr ist es für uns verbindlich, denn der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat dazu aufgefordert und er hat es in der authentischen Sunna erwähnt. Aber das ist eine typische Vorgehensweise, gerade von Nichtmuslimen, weil sie öfter gar nicht wissen, dass unsere Religion eben aus zwei wesentlichen Quellen besteht und nicht nur aus einer einzigen. Das dritte Merkmal. Das dritte Merkmal der Ahlus Sunnah wal Jama'ah, an dem du sie erkennen kannst, ist, dass sie sich nicht nur orientieren am Beispiel des Propheten sallallahu alaihi wasallam, sondern auch am Beispiel seiner Gefährten, das heißt seiner Sahaba. Und davon besonders die ersten vier Khulafa, die ersten vier Kalifen. Denn der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte: فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الْمَهْدِيِّينَ الرَّاشِدِينَ. Haltet euch an meine Sunnah. Was heißt Sunnah, liebe Geschwister? Sunnah heißt Weg. An meiner Art und Weise. Orientiert euch an meiner Vorgehensweise. Die Sunnah ist auf Arabisch Tariqa, der Weg. Das heißt, haltet euch an meinen Weg und auch an dem Weg der rechtgeleiteten, besonnenen Kalifen nach mir. Im Arabischen steht das Wort nicht nach mir da, aber es kommt in anderen Überlieferungen vor. Haltet an ihnen, gemeint ist an diesen Personen, oder an ihnen, an dieser Sunnah, an der Sunnah von den rechtgeleiteten, besonnenen Kalifen. Haltet an ihnen mit den Backenzähnen fest. Das ist ein Ausdruck dafür, wie fest man daran festhalten soll. Denn wenn jemand einmal mit seinen Backenzähnen an Sache festbeißt, ist es für ihn sehr schwer, für andere Personen sehr schwer, sie rauszubekommen. Warum? Weil die Mundmuskulatur gilt als eine der stärksten, wenn nicht sogar die stärkste Muskulatur im ganzen Körper. Deswegen haltet an ihnen mit den Backenzähnen fest. Haltet euch also an ihr fest und gebt auf keinen Fall nach. Wehe euch vor den neuen Angelegenheiten, denn jede Neuerung, denn jede neue Angelegenheit ist eine Bid'ah und jede Bid'ah ist ein Irrweg. Und dafür gibt es, wie gesagt, viele Beweise und der Gelehrte, rahimahullah, hat hier wesentlich erhöht. Taban, die vier rechtgeleiteten Kalifen, was auch teilweise in Texten über die Aqidah von Ahl Sunnah erwähnt wird, sogar die Namen dieser Kalifen, und zwar Abu Bakr, Umar, Uthman und Ali, möge Allah mit ihnen allen zufrieden sein. Und das ist, wie gesagt, unbedingt der Bestandteil unserer Religion geworden. Ein Muslim, der an den Propheten sallallahu alaihi wasallam glaubt und seiner Sunna folgt, ist nicht vorstellbar, wenn er nicht auch diese rechtgeleiteten Kalifen liebt und respektiert. Denn der Prophet selbst, alaihi salatu wasalam, er hat dazu aufgefordert. Und wenn du das dann nicht machst, dann hast du seine Aufforderung missachtet. Die vierte Angelegenheit ist auch eine sehr wichtige Sache. Nachdem du gelernt hast, woran du selbst zu glauben hast und aus welchen Quellen du deine Religion zu schöpfen hast und an welchen Personen dich du zu orientieren hast, stehen jetzt, liebe Geschwister, die Quellen der Religion fest. Wenn die Quellen der Religion fest sind, kann es dann passieren, dass man sich trotzdem uneinig wird? Die Antwort lautet ja und doch nein. Denn es gibt zwei Arten von Uneinigkeit, die jetzt unter zwei Personen auftauchen können, die sich dieser islamischen Glaubensgemeinschaft, der Glaubensgemeinschaft der Wahrheit, Ahl-Sunnah, zuschreiben. Die erste Art der Meinungsverschiedenheit ist die Meinungsverschiedenheit, die dazu führt, dass man sich im Herzen verabscheut. Das heißt, dass die Herzen auseinandergehen. Die zweite Art von Meinungsverschiedenheit ist diejenige, dass man sich trotzdem im Herzen liebt und sich mag und trotzdem miteinander betet und sich trotzdem als Geschwister akzeptiert. Das ist die zweite Art der Meinungsverschiedenheit. Diese zweite Art der Meinungsverschiedenheit, sie ist gang und gäbe und sie darf es auch geben und sie ist auch kein Problem und das hat auch der Prophet sallallahu alaihi wasallam gebilligt. Aber die erste Angelegenheit, dass man sich im Herzen unterscheidet und Abscheu füreinander empfindet, das hat der Islam aufs Schärfste kritisiert und auch bekämpft. Und deswegen dafür gibt es zahlreiche Belege, unter anderem, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam dem gläubigen Muslim nicht erlaubt hat, seinem gläubigen Bruder oder Schwester mehr als 3 Tage aus dem Weg zu gehen. Unter anderem, dass der Prophet sallallahu alaihi wasallam uns verboten hat, zusammen Koran zu lesen, wenn diese Sache zum Streit führt. Und viele andere Angelegenheiten, die alle darauf hinweisen, dass man sich im Herzen nicht uneinig sein darf, in dem Sinne, dass man, wie gesagt, Hass füreinander empfindet und sich verabscheut und dass man miteinander nichts mehr zu tun haben möchte. Diese Art von Streitigkeiten, diese Art von Meinungsverschiedenheiten sind verboten. Ansonsten die Meinungsverschiedenheiten der Gelehrten, der Fuqaha, die Meinungsverschiedenheiten anderer islamischer Disziplinen, solange sie aufgebaut sind auf diesen religiösen Quellen, sind sie kein Problem. Und deswegen, Alhamdulillah, die Muslime beten miteinander, hintereinander, auch wenn sie anderer Meinung sind. Aber diese Meinungsverschiedenheit muss nicht immer nach außen hin gezeigt werden. Wallahu ta'ala an. Das ist der Inhalt, wie gesagt, der 6. Fatwa gewesen. Wir gehen jetzt über zu einem neuen Kapitel. Und das neue Kapitel lautet, ist ähnlich wie das davor, aber es geht jetzt hier um die Ahlus Sunnah wal Jama'a. Die Frage lautet, wer sind die Ahlus Sunnah wal Jama'a? Was versteht man unter diesem Begriff? Wir haben gerade eben die Merkmale kennengelernt und jetzt wollen wir eigentlich wissen, was sind vielleicht weitere Merkmale, aber was ist der Begriff? Der Begriff, ganz einfach, liebe Geschwister, Ahlus Sunnah wal Jama'a heißen sie deswegen, diese Gruppe heißt deswegen so oder wurde so genannt oder hat sich selbst so genannt, weil sie an dieser Sunna festhalten und sich ihretwegen zusammenfinden. Sie halten an ihr fest und finden sich ihretwegen zusammen. Und das ist ein zwei Paar Schuhe. Erstmal, sie halten an der Sunna fest, ja, sie orientieren sich am Koran, sie orientieren sich an der Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam, aber genau das, was wir eben gerade eben gesagt haben, das Resultat davon ist, dass sie sich einig sind. Das Resultat ist, dass auch wenn sie unterschiedlicher Meinung sind, sie halten trotzdem zueinander und betrachten sich als Geschwister. Und wenn man, der Gelehrte sagt, wer sich die Zustände der Ahlu al-Bid'ah, das heißt die Leute der Neuerungen, anschaut, findet, dass sie in Bezug auf die Vorgehensweise in der Aqidah oder der Praxis gespalten sind. Dies weist darauf hin, dass sie weit entfernt von der Sunna sind, je nachdem, wie viel sie an Neuerungen in der Religion erfunden haben. Der Gelehrte wird weiterhin gefragt, hat sich die Gemeinde des Propheten sallallahu alaihi wasallam nach seinem Tod gespalten? Und das ist natürlich eine interessante Frage, weil wir gesagt haben, die Quellen sind klar. Es soll die Orientierung an diesen Quellen führt dazu, dass wir uns alle, Alhamdulillah, im Herzen einig sind und uns lieben und mögen. Aber ist es in der Geschichte so gewesen, dass die Umma von Muhammad sallallahu alaihi wasallam eine Gemeinschaft geblieben ist, oder hat sie sich gespalten? Und er antwortete, rahimahullah, der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat uns berichtet, und dies ist authentisch über ihn überliefert, dass die Juden sich in 71 Gruppen gespalten haben. Die Christen in 72 Gruppen. Und dass diese Gemeinschaft von Muhammad sallallahu alaihi wasallam sich in 73 Gruppen spalten wird. All diese Gruppen kommen ins Höllenfeuer bis auf eine. Es ist jene, die sich an das hält, woran sich der Prophet sallallahu alaihi wasallam und seine Gefährten gehalten haben. Diese Gruppe ist die Errettete. Diese Gruppe ist die Errettete. Tayyib, jetzt gibt es eine Frage, und zwar jemand sagt, woran erkenne ich diese Gruppe? Wir haben ein paar Merkmale natürlich erwähnt, aber es gibt noch ein sehr wichtiges Merkmal, an dem jeder einfache Mensch, wenn er sich natürlich informiert, diese Gruppe erkennen kann. Und noch einmal, die Gruppe Ahlus Sunnah al-Jama'a, das ist keine Gruppe, die an einem bestimmten Ort lebt oder in einem bestimmten Land lebt, sondern es geht hier um eine Gruppe, die bestimmten Grundsätzen folgt und deswegen sich als eine Gemeinschaft betrachtet, egal ob sie noch am Leben sind oder schon gestorben sind. Denn wir betrachten uns, wenn wir Teil dieser Gemeinschaft sind, als zugehörig zum Propheten sallallahu alaihi wasallam. Er und seine Gefährten sind schon gestorben, möge Allah mit ihnen allen zufrieden sein. trotzdem betrachten wir uns als eine einzige Gemeinschaft. Woran erkennt man sie besonders? Ganz einfach. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat uns etwas mitgeteilt. Er sagte alaihi salatu wasallam, ich lese ihn erst auf Arabisch vor, an Thauban, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina ala al-haq, la yadurruhum man khazalahum, hatta ya'tiya amrullahi wa hum kathalik. Thauban berichtet, dass der Gesandte Allah sallallahu alaihi wasallam gesagt hat, es wird immer ein Teil meiner Umma sich auf der Wahrheit erkennbar befinden. Es wird sie nicht stören, dass man sie im Stich lässt, bis der Befehl Allahs kommt und sie sich immer noch in diesem Zustand befinden. Das heißt, der Gesandte sallallahu alaihi wasallam spricht hier von einer Glaubensgemeinschaft, die es von Anfang an gegeben hat. Denn er spricht und er sagt, es wird immer so bleiben. Bis wann? Bis der Befehl Allahs kommt. Das heißt, bis zu Yawm al-Qiyamah. Bis zum Tag der Auferstehung wird es eine Gemeinschaft fortlaufend geben und sie ist dauerhaft erkennbar. Es ist also nicht so, dass diese Gemeinschaft eines Tages verschwindet oder zeitweise nicht vorhanden ist, sondern diese Gemeinschaft ist immer da. Und deswegen erkennst du, dass jede andere Glaubensgemeinschaft, die es gibt, jede andere Sekte, die dem Islam zugeschrieben wird, sie ist irgendwann einmal im Laufe der Zeit entstanden und erschienen. Sie hat es nicht von Anfang an gegeben. Und das ist vollkommen gleichgültig, welche Glaubensgemeinschaft wir als Beispiel erwähnen würden. Jede von ihnen hat ihre Bid'a irgendwann einmal erfunden und in der Religion hinzugefügt. Und das ist ein sehr schönes Merkmal, weil es sehr einfach erkennbar ist. Gott sei Dank. Diese 73 Gruppen, von denen nur eine der Wahrheit folgt und die anderen nicht, haben manche versucht aufzuzählen. Aber natürlich, diese Form des Aufzählens ist nicht sehr, wie soll man sagen, es ist eigentlich nicht möglich. Warum? Weil der Prophet a.s. sagt, dass seine Umma sich in 73 Gruppen spalten wird. Wenn du jetzt anfängst zu zählen und versuchst du auf die Zahl 73 zu kommen, dann woher willst du wissen, dass nicht in 5 Jahren, in 10 Jahren, in 100 Jahren, irgendwann mal später, nicht neue Gruppen hinzugefügt werden, dass nicht neue Gruppen entstehen, denn Neuerungen haben kein Ende. Und deswegen sollte man als Muslim nicht versuchen, diese Gruppen aufzuzählen. Und es macht auch keinen Sinn zu fragen, ist die Gruppe so und so eine dieser 72 Gruppen? Uns interessiert nicht die Wahrheit. Die Wahrheit, Alhamdulillah, ist nicht das Problem. Die ist erkennbar und einfach. Aber die Frage ist dann immer, ist die Gruppe so und so, gehört sie auch zu diesen 72 Gruppen? Und die Gruppe so und so, gehört sie auch zu den 72 Gruppen? Diese Fragen sind nicht relevant, weil was du von diesem Hadith letztendlich verstehen sollst, ist, dass es eine Wahrheit gibt und alles andere ist falsch. Und wenn du errettet werden willst, sollst du dich an dem festklammern, woran sich der Prophet sallallahu alaihi wasallam festgeklammert hat. Auch gibt es die Frage, die manche Leute aufwerfen, diese 72 Gruppen, die von denen der Prophet alaihi salatu wasallam gesagt hat, dass sie in die Hölle gehen. Gehen sie alle für ewig und immer in die Hölle? Oder nur zeitweise, mit anderen Worten, sind es Muslime oder sind es Ungläubige? Sind es Muslime oder sind es Kuffar? Auch diese Frage ist eigentlich irrelevant. Die Frage ist irrelevant. Manche Gelehrte haben gesagt, hiermit sind eindeutig die Muslime gemeint, denn der Prophet sallallahu alaihi wasallam spricht von seiner Umma. Er sagt, وَتَفْتَرِقُ أُمَّتِي عَلَى 73 مِلَّةٍ. Er sagte, meine Gemeinde wird sich in 73 Gruppen spalten. Aber wir wissen, dass der Begriff Ummah im Arabischen nicht nur unterschiedliche Bedeutung hat, sondern wir wissen mit Gewissheit, dass der Prophet alaihi salatu wassalam manchmal unter seiner Ummah nur die Muslime meint, dann würde es funktionieren, was diejenigen Gelehrten gesagt haben. Aber der Prophet a.s. meint mit Umma manchmal auch diejenigen Menschen, zu denen er entsandt worden ist. Und er ist a.s. zu allen Menschen entsandt worden, seitdem er gekommen ist, bis zum Tag der Auferstehung. Und der Beweis dafür, der Prophet a.s. sagte, jeder Mensch, oder besser gesagt, jeder Jude und jeder Christ aus meiner Umma, der von mir hört und dann nicht an mich glaubt, wird in die Hölle eingehen. Und hier hat er die Juden und Christen als Teil seiner Umma bezeichnet. Das ist, was man nennt, Ummatul Da'wa. Ummatul Da'wa ist derjenige Teil der Umma, zu denen der Prophet sallallahu alaihi wasallam entsandt worden ist. Und das sind alle Menschen seit seiner Entsendung. Und Ummatul Ijaba sind diejenigen, die seinem Aufruf letztendlich gefolgt sind. Und deswegen, wenn man liest, muss man aufpassen, was meint der Prophet sallallahu alaihi wasallam. Plus außerdem hat der Gesandte sallallahu alaihi wasallam diesem Hadith gesagt, dass sie in die Hölle gehen, aber er hat nicht etwas erwähnt von der Ewigkeit. Und deswegen, das gehört auch zur Gewaltigkeit seiner Aussage des Propheten sallallahu alaihi wasallam, dass so Kleinigkeiten berücksichtigt werden, weil es, wie gesagt, eine Eingebung ist von Allah azza wa jall. Aber jetzt könnte jemand sagen, okay, was ist dann die richtige Bedeutung von diesem Hadith? Ach, die richtige Bedeutung von dem Hadith ist, dass du zu dieser einen erretteten Gruppe gehören sollst und nicht zu den anderen 72 Gruppen, egal ob es Muslime sind oder keine Muslime, das spielt gar keine Rolle. Denn sobald jemand vom Weg des Propheten sallallahu alaihi wasallam abweicht, kommt es darauf an, ist es eine Sünde, die er begeht, die zum Kufr führt, dann ist er in der Hölle für immer. Ist es eine Sünde, die nicht zum Kufr führt, dann der Prophet hat uns mitgeteilt, sallallahu alaihi wasallam, dass Allah, wenn er will, vergibt er, und wenn er will, bestraft er. Denn Allah macht, was er will, subhanahu wa ta'ala. Gehen wir über zur 9. Frage. Achso, der Gesandte wurde hier natürlich auch gefragt, wer ist diese Gruppe? Wer ist diese Gruppe? Und hier erkennen wir auch ein schönes Merkmal. Er sagte, ma ana alayhi wa ashabi. Er sagt, das ist diejenige Gruppe, die sich an das festhält, an dem ich mich und meine Freunde festhalten. Und das ist ein schöner Beweis, dass wir uns an den Freunden des Propheten sallallahu alaihi wasallam grundsätzlich orientieren müssen, je nachdem natürlich, worum es geht und ob sie sich einig waren oder nicht. Und das gibt es Regeln dafür, die jetzt aber nicht für uns relevant sind. Die 9. Frage. Welche sind die besonders hervorstehenden Eigenschaften derjenigen Gruppe, die am Tag der Auferstehung errettet werden wird? Und wirft eine Unvollständigkeit dieser Eigenschaften den Muslim aus dieser Gruppe hinaus? Wie ihr wisst, das sind die Fragen, die den Gelehrten gestellt wurden. Manchmal sind die Fragen ähnlich und deswegen sind die Antworten manchmal ähnlich, aber subhanallah, jeder Gelehrte, je nach welcher Situation er gefragt wird, manchmal gibt er dir mehr Informationen, manchmal weniger Informationen, je nachdem. Deswegen, aus dieser Fatwa, liebe Geschwister, Verses lernen wir auch wieder drei verschiedene Eigenschaften, an denen man die Ahlus Sunnah wal Jama'a erkennen kann, die Gruppe, die am Tag der Auferstehung gerettet wird. Noch einmal, nur weil du sagst, dass du ein Sunnit bist, rettet dich das bei Allah subhanahu wa ta'ala nicht, sondern was dich rettet, ist seine Barmherzigkeit, die du erlangen kannst, indem du einen richtigen Glauben hast und auch seine Religion umsetzt. Erstens, die besonders hervorstehende Eigenschaft dieser erretteten Gruppe ist, dass sie sich an dem, woran sich der Prophet sallallahu alaihi wasallam festgehalten hat, festhalten. Sei es in Bezug auf Glaubensinhalte, Aqida, Gottesdienste, Ibada, Charaktereigenschaften, Akhlaq oder zwischenmenschlichen Angelegenheiten oder Umgang, yani Mu'amala. Diese vier Angelegenheiten findest du bei der erretteten Gruppe besonders ausgeprägt vor. Versteht ihr, seht ihr das Verständnis des Gelehrten? Das Verständnis des Gelehrten ist mehr und größer als nur, dass man sich dieser Gemeinschaft zugehörig fühlt, sondern es zeigt sich in Glaubensinhalten, in Gottesdiensten, wie betest du, wenn du dein Gebet lernst, so wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam es gemacht hat, dann bist du ein Sunnit. Aber wenn du dein Gebet vernachlässigst und nicht richtig betest und nicht richtig gelernt hast, die Texte aufzusagen, dann bist du kein Sunnit. Und genau das Gleiche, was die Charaktereigenschaften angeht und das Gleiche, was den zwischenmenschlichen Umgang angeht oder Kaufen, Verkaufen, alles was dazugehört. Eine Person, je mehr sie sich auskennt in der Sunna, desto sunnitischer ist sie. Wenn sie aber nicht weiß, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam geredet hat, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam gehandelt hat, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam Fragen gestellt hat, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam verkauft hat, gekauft hat, wie soll er sich dann als Sunnit und als Befolger der Sunna des Propheten sallallahu alaihi wasallam bezeichnen? In den Glaubensinhalten halten sie sich an die richtige Form des Tawhid in Bezug auf Anbetung, Herrschaft, Namen und Eigenschaften, auf die das Buch Allahs und die Sunna seines Gesandten sallallahu alaihi wasallam hinweisen. Deswegen, liebe Geschwister, alles was wir hier lernen, auch was wir gelernt haben über die Aqida, sind Merkmale, woran man die Ahle Sunna wal Jama'a erkennen kann. Was bedeutet es, sich an dem Vorbild des Propheten sallallahu alaihi wasallam festzuhalten? Der Gelehrte erwähnt drei konkrete Beispiele dafür. Erstens, in Bezug auf Gottesdienste, Ibadah, Beten, Fasten, Salah, Zakat, zeichnen sie sich durch vollständiges Festhalten an der uns überlieferten Form und deren Umsetzung in die Tat aus. Sie halten sich an die Formen, die Eigenschaften, die Mengen, die Zeiten, die Orte und Anlässe der Gottesdienste, an die sich der Prophet sallallahu alaihi wasallam gehalten hat. Also, hat er sechs Dinge erwähnt, ja? Einmal die, ein Beispiel von diesen, die Eigenschaften. Das heißt also, sie beten und bewegen sich im Gebet, genauso wie der Prophet es gemacht hat, sallallahu alaihi wasallam. Und ihnen ist es nicht gleichgültig, wie sie sich von einer Position zur nächsten bewegen, sondern sie wollen wissen, wie hat der Prophet das gemacht, sallallahu alaihi wasallam. Und sie sagen nicht, ist doch alles egal, Hauptsache du machst es irgendwie. Nein. Das gleiche gilt für die anderen Ursachen oder die ganzen anderen sechs Merkmale, die der Gelehrte rahimahullah ta'ala erwähnt hat. Du wirst bei ihnen keine Neuerungen vorfinden der Religion. Sie sagen also nicht, wo ist das Problem, wenn man etwas Neues macht, einen neuen Gottesdienst erfindet, wo ist das Problem? Sie sagen nicht, mir ist egal, dass es nicht über den Propheten überliefert ist, sallallahu alaihi wasallam. Ich mache doch nichts Schlechtes, ich mache doch nichts Schlimmes. Nein, all diese Angelegenheiten machen sie nicht, sondern für sie ist jede Sache, die der Prophet sallallahu alaihi wasallam nicht gemacht hat und die der Religion als Neuerung hinzugefügt worden ist, ist sie für sie abscheulich und schlimm und Grund dafür, dass man, wie gesagt, davon großen Abstand nimmt, auch von der Person, die solche Neuerungen macht. Zweitens, in Bezug auf Charaktereigenschaften sind sie anderen gegenüber überlegen. Sie lieben das Gute für die Muslime. Ihre Brust ist weit geöffnet. Das ist ein Ausdruck im Arabischen dafür, dass sie kein Problem haben, wenn jemand zum Beispiel eine andere Meinung hat. Sie haben eine gute Ausstrahlung. Sie denken logisch. Sie sind gütig. Sie sind tapfer. Und sie verinnerlichen alle anderen guten, schönen Charaktereigenschaften. Warum? Weil sie setzen ja das um, was der Prophet sallallahu alaihi wasallam von ihnen verlangt hat. Im Umgang mit anderen Menschen sind sie ehrlich und deutlich, wie die zwei Händler, auf die der Prophet sallallahu alaihi wasallam hingewiesen hat. Er sagte alaihi salatu wasalam, Al-bayyi'ani bil-khiyar, ma lam yatafarraqa. Zwei Händler sind vor die Wahl gestellt, solange sie nicht auseinandergehen. Wenn sie sich trennen und die Wahrheit gesagt und alles klar dargelegt haben, so wird ihr Handel gesegnet. Haben sie aber gelogen und geheim gehalten, wird der Segen des Handels entzogen. Insofern wieder, sie setzen es also nicht nur mit sich selbst um, sondern auch wenn sie mit anderen Menschen handeln, sagen sie nicht, ja, das ist Handel und Geld und Ware und alles andere ist mir egal. Nein, wir haben Alhamdulillah auch Werte, für die wir einstehen und Werte, die wir umsetzen, auch wenn es nicht um Gottesdienste geht und auch wenn es um Alltägliches geht, wie zum Beispiel das Kaufen und Verkaufen. Die Unvollständigkeit dieser Eigenschaften, das ist der zweite Teil der Frage, und zwar, wenn man also manche dieser Eigenschaften der Ahl-Sunnah nicht umsetzt, ist man deswegen aus dieser Gemeinschaft ausgetreten? Er sagt, die Unvollständigkeit dieser Eigenschaften lässt einen nicht aus der erretteten Gruppe austreten. Doch jeder ist auf einer Stufe entsprechend dem, was er getan hat. Die Unvollständigkeit im Bereich des Tawhid kann einen aus der erretteten Gruppe austreten lassen, wie zum Beispiel mangelnde Aufrichtigkeit, Ikhlas, mangelnder Ikhlas. Ebenso die Bid'ah können einen aus der erretteten Gruppe austreten lassen. Also wichtig, in Bezug auf Aqida wird es brisant. Was allerdings die Charaktereigenschaften angeht und die Umgangsweise, so lassen sie einen nicht aus dieser Gruppe austreten, auch wenn dies den Muslim an Rangstufen abnehmen lässt. Und das ist keine Geringschätzung dieser Angelegenheit. Das ist keine Geringschätzung dieser Angelegenheit. Denn der Prophet ﷺ wurde gefragt über eine Frau, die ihre Nachbarin kränkt, aber nachts trotzdem betet und fastet tagsüber. Er sagte, sie wird in die Hölle eingehen, möge Allah uns davor bewahren. Insofern, was der Gelehrte sagt, ist keine Herabschätzung derjenigen Charaktereigenschaften, die man umsetzen soll. Nein, es geht nur darum, was dem Fragenden natürlich wichtig ist, er will ins Paradies gehen. Er will nicht für ewig und immer in die Hölle gehen und deswegen muss er hier natürlich aufpassen. Außerdem, der Charakter ist ein sehr weit gefasster Begriff, denn oder weit gefächerter Begriff, denn auch Umgang mit Allah subhanahu wa ta'ala ist eine Art Charakter. Wenn du mit Allah subhanahu wa ta'ala nicht dankbar bist, dann bist du charakterlos. Und das ist sogar die schlimmste Form der Charaktereigenschaft. Aber gemeint ist natürlich hier die Ehrlichkeit anderen gegenüber, die Vertrauenswürdigkeit anderen gegenüber, dass man anderen Leuten hilfsbereit ist und solche Eigenschaften, von denen natürlich das Muslimsein nicht in seinem Ursprung abhängig ist und dann in seiner Vollkommenheit. Eventuell muss man diesen Punkt noch ein wenig verdeutlichen. Die wichtigste Charaktereigenschaft, das sagt der Gelehrte hier, die wichtigste Charaktereigenschaft ist die Einigkeit und Einigung auf der Wahrheit, die uns Allah subhanahu wa ta'ala in den folgenden Worten ans Herz gelegt hat. شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى أَنْ أَقِيمُ الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ. Er hat euch von der Religion festgelegt, was er Noah anbefahl und was wir dir als Offenbarung eingegeben haben und was wir Abraham, Moses und Jesus anbefahlen. Haltet die Vorschriften der Religion ein und spaltet euch nicht darin in Gruppen. Hieran erkennen wir auch sehr schön, dass die Religion der Propheten eine einzige ist, auch wenn die Vorschriften sich unterscheiden. Trotzdem bilden wir eine Gemeinschaft. Und kann sein, am Tag der Auferstehung, die einen haben ganz andere Sachen gemacht als die anderen, trotzdem sind sie eine Gemeinschaft und werden gemeinsam das Paradies, inshallah ta'ala, betreten. Sich in Gruppen zu spalten, ist eine Eigenschaft der anderen Sekten, nicht die Eigenschaft der Sunniten. Denn Allah subhanahu wa ta'ala sagte im Koran al-Karim, إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ. Gewiss, mit denjenigen, die ihre Religion spalten und zu Lagern geworden sind, hast du nichts gemein. Deswegen, der Muslim muss dringend aufpassen, dass er auch nicht in diese Sache reinrutscht. Denn meistens ist es so, dass man reinrutscht in solche Angelegenheiten unbewusst und dass man plötzlich ein neues Wir-Gefühl entwickelt, das dem Wir-Gefühl des Islams widerspricht. Die dritte Eigenschaft, die der Gelehrte hier erwähnt, ist, sich einig zu sein in den Worten und in den Herzen sind die besonders hervorstehenden Eigenschaften der erretteten Gruppe, auf Arabisch Al-Firqatun Najiyah, der Ahl-Sunnah al-Jama'ah. Wenn unter ihnen durch Ijtihad, in den Angelegenheiten des Ijtihad, eine Meinungsverschiedenheit entsteht so bewirkt dies unter ihnen keinen Hass. Was bedeutet Ijtihad? Ijtihad grob bedeutet, liebe Geschwister, dass wir in einer Angelegenheit keinen klaren Beweis aus dem Koran oder der Sunna haben, der uns genau sagt, das musst du so oder so machen, sondern wir müssen es ableiten aus anderen Beweisen. Also aus Beweisen des Koran und der Sunna. Wir müssen es ableiten durch bestimmte Prinzipien, die wir uns natürlich, die Allah und sein Gesandter uns gelehrt haben. Dieser Ijtihad hängt ab von der Person, die diesen Ijtihad macht, das ist der Mujtahid. Und es ist klar, dass dein Kopf ist nicht wie mein Kopf. Und deswegen passiert es hin und wieder, dass man unterschiedlicher Meinung ist. Aber der Gelehrte sagt hier, eine hervorstechende Eigenschaft dieser Gruppe ist es, dass sie trotzdem keinen Hass, keine Feindseligkeit und keine Abscheu entwickeln gegenüber ihren Glaubensgeschwistern. Vielmehr glauben sie, dass sie Geschwister sind, selbst wenn diese Meinungsverschiedenheiten entstehen. Sie beten sogar hinter jemandem, der seiner Meinung nach keine Gebetswaschung mehr hat, während der Imam selbst der Meinung ist, er habe sie noch. Beispiel: Wenn jemand Kamelfleisch gegessen hat, sind die Gelehrten unterschiedlicher Ansicht, ob der Wudu dadurch ungültig geworden ist, die Gebetswaschung. Manche von ihnen sagen, die Gebetswaschung wird ungültig dadurch, dass du Kamelfleisch gegessen hast. Und andere Gelehrte sagen, das ist nicht der Fall. Und deswegen, was machst du in einem Fall, wenn dein Imam jemand ist, der Kamelfleisch gegessen hat, er ist aber der Meinung, dass er Wudu hat, du bist aber der Meinung, dass sein Wudu ungültig ist. Was machst du in diesem Fall? Wenn du zu Ahlus Sunnah wal Jama'a gehören möchtest, betest du trotzdem hinter diesem Imam. Warum? Weil diese Ansichten sind beide Ansichten, die anerkannt sind unter den großen Gelehrten und man nicht das Recht hat, eine Person anzugreifen, wenn sie eine dieser Ansichten folgt. Weiteres Beispiel: Wenn eine Person, wenn der Imam zum Beispiel eine Frau, zum Beispiel die eigene, berührt hat, oder seine Mutter oder Oma oder wie auch immer, hat er danach noch Wudu oder nicht? Auch darüber sind die Gelehrten unterschiedlicher Ansicht. Wenn du der Meinung bist, dass der Wudu dadurch ungültig wird, aber dein Imam ist der Meinung, dass der Wudu dadurch gültig bleibt, dann musst du und darfst du trotzdem hinter ihm beten und darfst nicht sagen, nach meiner Ansicht ist sein Wudu ungültig und deswegen bete ich nicht mehr hinter ihm. Das ist, wie gesagt, liebe Geschwister, wirkliche Einigkeit im Herzen, auch wenn man anderer Meinung ist. Und dafür gibt es zahlreiche Beispiele, die eine Person, die sich Sunnit nennt und die behauptet, sie folgt den rechtschaffenen und vorausgegangenen Menschen, muss sie diese Sachen verinnerlichen und auch verstehen. Denn du wirst es niemals schaffen, dass alle Menschen deine Meinung akzeptieren. Aber du sollst versuchen zu arbeiten, dass die Leute den gleichen Prinzipien folgen, den gleichen Quellen folgen, über die sich die Muslime, Alhamdulillah, einig sind. Ein sehr schönes Beispiel hat sich ereignet zur Zeit des Propheten sallallahu alaihi wasallam, durch das wir, Alhamdulillah, merken, dass Allah subhanahu wa ta'ala wieder einmal und seine Barmherzigkeit gezeigt hat. Und zwar, nach der Parteienschlacht, auf Arabisch Ghazwatul Ahzab, man nennt sie auch Ghazwatul Khandaq, das heißt Grabenschlacht. Nach dieser Grabenschlacht, als der Prophet sallallahu alaihi wasallam zurückkehrte, kam Jibril alaihi salam zum Propheten sallallahu alaihi wasallam und wies ihn an, zu den Banu Qurayza zu gehen. Banu Qurayza, sie sind ein Volk gewesen, mit denen der Prophet ﷺ einen Vertrag gehabt hat und sie haben ihn gebrochen während dieser Schlacht. Und das war natürlich fatal. Sie haben sich verbündet mit dem Feind. Und sie waren diejenigen, die eine bestimmte Region der Stadt hätten schützen müssen, die offen war für den Feind. Und sie haben den Vertrag gebrochen und deswegen hat der Prophet ﷺ manche seiner Sahaba geschickt zu diesem Volk, Banu Qurayza, um mit ihnen abzurechnen. Und daraufhin sagte der Prophet sallallahu alaihi wasallam: La yusalliyanna ahadukum al-asra illa fi bani Qurayza. Niemand von euch soll das Asr-Gebet woanders als bei den Banu Qurayza verrichten. Niemand von euch soll das Asr-Gebet woanders als bei den Banu Qurayza verrichten. Die Leute zogen los. Und unterwegs war die Sonne am Untergehen. Und sie wurden sich uneinig. Sie wussten nicht, was sie machen sollen. Sollen sie sich an die offensichtlichen Bedeutungen der Ayat des Koran festhalten, in denen Allah sagte, das Gebet ist den Gläubigen zu festgesetzten Zeiten vorgeschrieben? Aber dann widersprechen sie der Aussage des Propheten sallallahu alaihi wasallam, der gesagt hat, niemand von euch soll das Asr-Gebet woanders als bei den Banu Qurayza verrichten. Oder sollen sie die Aussage des Propheten sallallahu alaihi wasallam missachten, indem sie das Gebet zur richtigen, also wie sollen sie das Gebet zur richtigen Zeit verrichten, indem sie die Aussage des Propheten sallallahu alaihi wasallam missachten? Oder sollen sie die Aussage Allah subhanahu wa ta'ala im Koran missachten und ihr Gebet erst bei den Banu Qurayza verrichten, selbst wenn die Sonne mittlerweile schon untergegangen ist? Und das ist ein bekanntes Ereignis, und die Sahaba radiallahu anhum haben sich in zwei Gruppen gespalten. Manche von ihnen haben das Gebet verrichtet und andere von ihnen haben das Gebet erst verrichtet, als sie dort angekommen waren. Manchen Belieferungen heißt es, dass sie das Gebet dann erst nach Maghrib verrichtet haben, manchen sogar erst nach Isha. Und als der Prophet sallallahu alaihi wasallam davon mitbekommen hat, hat er keine der beiden Gruppen kritisiert. Er hat keine der beiden Gruppen kritisiert, er hat zu keiner der beiden Gruppen gesagt, ihr habt es richtig gemacht oder ihr habt es falsch gemacht. In anderen Situationen hat er vielleicht dem einen gesagt, du hast es richtig gemacht, und dem anderen gesagt, du hast es falsch gemacht. Aber in diesem Fall hat der Prophet a.s. geschwiegen. Und der Gelehrte sagt hier, letztere hatten recht. Er meint diejenigen, die zur richtigen Zeit gebetet haben. Aber der Fairness halber müssen wir sagen, das steht nicht im Hadith des Propheten sallallahu alaihi wasallam drin. Deswegen bleibt die Sache offen und ist auch für uns nicht so relevant, weil für uns ist eine Sache relevant. Beide haben sich an einem Beweis festgeklammert. Beide haben eine gute Absicht gehabt, sie wollten der Wahrheit folgen. Beide haben also Ijtihad gemacht, so wie es sich gehört. Die einen haben richtig gehandelt und die anderen haben falsch gehandelt, auch wenn wir nicht mit Gewissheit sagen können, wer richtig gehandelt hat und wer falsch gehandelt hat. Aber die einen haben sicherlich richtig gehandelt, die anderen falsch, weil wir wissen, dass die Wahrheit, wie die meisten Usul-Gelehrten gesagt haben, nur eine einzige ist. Und insofern wissen wir aber, dass sie beide Ijtihad gemacht haben und sie beide für ihren Ijtihad belohnt werden. Die einen werden doppelt belohnt und die anderen werden einfach belohnt und gleichzeitig wird ihr Fehler ihnen vergeben. Und deswegen sagten die Gelehrten, dass diejenigen, die zur richtigen, die erst gebetet haben, als sie in bei Banu Qurayza angekommen waren, das nennt man die Ahlul Zahir, oder das sind die Vorfahren der Zahiriyya. Die Zahiriyya sind diejenigen Leute, beziehungsweise die Gemeinschaft unter der Ahlus Sunnah, die sich an die wortwörtliche Bedeutung der Texte orientieren und dann natürlich damit teilweise übertrieben haben. Deswegen haben wir gesagt, die sind die Vorfahren. Diese Sahaba, die so verstanden haben, sind die Vorfahren von ihnen gewesen. Und die anderen, sie sind diejenigen gewesen, die gesagt haben, sie sind die Vorfahren für die Gelehrten, die gesagt haben, man muss auch auf die Bedeutungen der Worte achten. Das allgemein, aber natürlich, liebe Geschwister, das ist keine Freikarte für jeden Menschen, dass er interpretiert, wie er will, und dass er wortwörtlich umsetzt, was er will, sondern Allah subhanahu wa ta'ala sagt, hat diese Aufgabe Ijtihad den Gelehrten überlassen. Deswegen, wenn du etwas nicht weißt, du fragst natürlich nach. Aber wir wissen dadurch, dass es Meinungsverschiedenheiten geben darf und dass manche dieser Meinungsverschiedenheiten auch akzeptabel sind, im Sinne von, dass sie beide von Allah subhanahu wa ta'ala belohnt werden und keinesfalls bestraft werden. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam hat nämlich keine der beiden Gruppen gescholten, alaihi salatu wasallam. Niemand begann den anderen wegen dem unterschiedlichen Verständnis feindselig zu sein oder zu hassen. Deshalb, denke ich, ist es Pflicht für die Muslime, die sich der Sunna zuschreiben, eine einzige Gemeinde zu sein und sich nicht in Parteien zu spalten. Der eine gehört zu einer Gruppe und der andere gehört zur anderen Gruppe, der nächste gehört zur Tariqa so und so, der nächste gehört zur Tariqa so und so, der eine gehört zur Moschee so und so, der nächste gehört zur Moschee so und so und der dritte und so weiter und so fort. So dass man sich beschimpft, sich hasst, sich verabscheut wegen einer Angelegenheit, in der Ijtihad erlaubt ist. Es ist nicht notwendig, dass ich jede Gruppe nenne, aber der Vernünftige versteht, sodass diese Angelegenheit ihm klar wird. Möge Allah subhanahu wa ta'ala ihn belohnen für diese wertvollen Worte, die er von sich geäußert hat. Wir lesen noch die paar Worte zu Ende als letzte Fatwa. Ich bin der Ansicht, dass sich die Ahlus Sunnah wal Jama'ah vereinen müssen. Und wenn sie sich in Dingen uneinig sind, die die Texte gemäß dem unterschiedlichen Verständnis zulassen, so ist dies, Allah sei Dank, eine leichte Angelegenheit. Darf man also nicht überbewerten. Das Wichtige ist die Vereinigung der Herzen und dass sie mit einer Stimme sprechen. Vereinigung der Herzen, aber natürlich auf richtigem Fundament aufgebaut. Es besteht kein Zweifel, dass die Feinde der Muslime es gerne haben, wenn die Muslime sich uneinig sind, obgleich sie offenkundige Feinde sind oder nach außen hin mit den Muslimen oder dem Islam kooperieren, obwohl sie es in Wirklichkeit nicht tun. Die Pflicht ist es, dass wir mit der besonderen Eigenschaft hervorstechen, das heißt umsetzen diese Eigenschaft. Du musst wissen, dass es ein Muslim, du musst ihn lieben. Du musst wissen, dass es jemand, der folgt den gleichen Grundsätzen wie du musst ihn mögen und so weiter und so fort. Dies ist die Eigenschaft der erretteten Gruppe, der Eigenschaft der Einheit. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns zu dieser Gemeinschaft gehören lassen. Und möge Allah subhanahu wa ta'ala uns die Kraft geben, dass wir diese Grundsätze umsetzen und nicht nur behaupten, denn viele Menschen sagen, ich bin Muslim, viele Menschen sagen, ich bin Sunnit, viele Menschen sagen, ich folge As-Salaf As-Salih, aber in Wirklichkeit ist die Umsetzung das Entscheidende, liebe Geschwister, sowohl in Wort als auch in Tat, als auch in Aqida. Möge Allah subhanahu wa ta'ala euch belohnen für eure Aufmerksamkeit und euch Segen für eure Anwesenheit. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala ibn Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam taslima kathira.